gehört den Sunday Service, das gerade eben war Patton, ein Künstler aus England, über dessen Identität nicht viel bekannt ist. Er gibt sich ein bisschen anonym und hat früher seine Musik hauptsächlich als CDR veröffentlicht und jetzt auf Warp eine Platte veröffentlicht. Estoile Nayan heißt diese, die zumindest bei diesem Track hier gerade eben Here Always hieß, der schon so ein wenig an Boards of Canada erinnert. Ansonsten ist das Ganze auch sehr viel experimenteller als das, was man von der Band aus Edinburgh kennt. Ihr hört den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von einer Dame aus Dänemark namens Anne Trolle. Es gibt tolle Musik von einer Band namens Quilt. Außerdem ganz viel alte Punkmusik aus England von dem Sampler Punk 45. Bei der nächsten Band, weiß ich nicht, wie sie ausgesprochen werden wollen, Milagres oder Milagres geschrieben, also eher spanisch-portugiesisch ausgesprochen, aber sie kommen aus Brooklyn, New York, vielleicht Milagres oder sowas, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall veröffentlichen sie ein Album und ihr zweites, das da heißt Violent Light. Hier kommt ihr Track Jeweled Cave. Milagres oder Milagres oder wie man sie ausgesprochen werden möchte mit ihrem Track Jeweled Cave, welcher schon so ein bisschen an David Bowie erinnert hier und da. Das Ganze vom Album Violent Light, welches schon ziemlich starker Tobak ist, also nicht unbedingt jedermanns Sache, musikalisch gesehen zumindest. Anders ist es beim Bombay Bicycle Club, deren neuestes Album So Long, See You Tomorrow. Sicherlich eine Platte, auf die sich wieder alle einigen können. Schönster englischer Pop um den Frontman Jack Steadman. Hier kommen sie mit Overdone. Das war also der Bombay Bicycle Club, der dann zum Schluss raus auch nochmal ein bisschen lauter wurde, was die Sounds betrifft. Ihr Track gerade eben Overdone vom neuesten Album So Long, See You Tomorrow. Und jetzt drehen wir die Zeit hier beim Sunnysource ein bisschen zurück. Und zwar gehen wir nach London ins Jahre 78. Hier kommen The Art Attacks und ihre Neutron Bomb. Bomb, ein Track von den Art Attacks, einer Band aus London, die diesen Song hier 78 veröffentlicht haben. Sie haben selbst nicht viel rausgebracht, gerade mal 2 Singles und ich glaube 2 Compilation-Beiträge, dann war es auch wieder vorbei mit The Art Attacks. Aber ganz toller Track und vertreten auf einer Compilation, die da heißt Punk 45, There's No Such Thing as Society. Da geht es um Punkrock aus den aus England, aus den Jahren 77 bis 81 und das Ganze hier ist sozusagen die zweite Auflage. Es gab schon mal eine erste Version, Punk 45, da ging es um Punkrock aus den USA, die Start, wie soll man sagen, ersten Bands, die in diesem Bereich Punk-Hardcore Sachen rausgebracht haben. Jetzt hier sozusagen der zweite Teil mit dem Pendant mit englischen Bands. Darauf gibt es ganz, ganz Unbekannte, wie gerade eben The Art Attacks, aber auch alte Bekannte wie die Swell Maps, die Band um Nicky Sudden und natürlich, wie heißt der zweite noch hier im Bunde, natürlich Epic Soundtracks. Sie sind vertreten mit dem Track Real Shocks auf der Punk 45 Compilation. So you seek to destroy. Sometimes it comes to times that sometimes it's over. Das waren die Swell Maps mit ihrem Track Real Shocks, auch einer von vielen, vielen tollen Tracks auf der Compilation Punk 45, die auf Soul Jazz Records erschienen ist. Und die Swell Maps, ja, eine Band aus Birmingham, glaube ich, kommen sie. 72 gegründet, diverse Platten veröffentlicht. 1980 war es dann Schluss. Sowohl Epic Soundtracks als auch Nicky Sutton haben dann noch tolle Solokarrieren hingelegt. Beide inzwischen auch schon längst verstorben, natürlich. Eine andere Band, die hier drauf ist, sind The Killjoys. Die kommen auch aus Birmingham, haben nur ein einziges Single veröffentlicht, nämlich Johnny Won't Get to Heaven oder so ähnlich müsste der heißen. Johnny Doesn't Want to Go to Heaven oder sowas. Muss ich gleich mal genau nachschauen. Hier gibt es unterschiedliche Titel. Einmal auf dem Cover, einmal auf dem Booklet sozusagen. Egal. Was Wichtige ist hier drauf, an den Vocals ist Kevin Rowland zu hören. Und als die Band sich nach dieser einen Single wieder auflöste, hat Kevin Rowland dann die Dexys mit an Joiners gegründet. Aber hier The Killjoys mit ihrem Track. 1, 2, 3, 4! Johnny Doesn't Want to Go to Heaven hieß dieser Track hier von The Killjoys, die Band um Kevin Rowlands, die sich dann auflösen und er mit den Dexys mit Andreas und Sounds wie Tracks wie Come On Eileen zu Weltruhm aufstieg. Das Ganze von der Compilation Punk 45, Untertitel Get a Job, Get a Car, Get a Bed, Get Drunk, Underground Punk and Post-Punk in the UK aus den Jahren 77 bis 81 und wie gesagt, nicht nur bekannte Bands drauf, wie die Swell Maps oder die TV Personalities oder vielleicht auch die Meekens, vor allem die unbekannteren, die man hier entdecken kann, sind auf jeden Fall eine Anschaffung dieser Compilation wert. Ihr den Sunday Service, als nächstes Riot Girl Sounds aus Schweden mit den Feathered Arms und ihrem Track Lies, Lies, Lies. The truth is that we never seem to succeed. Tja, auch nicht von schlechten Eltern. Lies, Lies, Lies. Ein Track von den Feathered Arms. Das sind vier junge Menschen aus Malmö aus Schweden und vor allen Dingen die Sängerin hier. Wie heißt sie noch gleich? Katja Nielsen, die ist doch ziemlich gut unterwegs hier, von drei Herren unterstützt, und sie war früher mal Krankenschwester, hat ihren Job an den Nagel gehängt in der Psychiatrie, aber hat ihre Texte auf den menschlichen Abgründen, die sie dort kennengelernt hat, hier sozusagen sich inspirieren lassen. Das Ganze ist das Debütalbum, und die Mitglieder früher bei anderen Bands mitgespielt, wo sie inzwischen dann irgendwie keine Lust mehr hatten. Unter anderem mitgespielt bei Bands wie Solan oder auch bei Scraps of Tape, die wir auch in der ersten Stunde hier schon mal hörten, beim Sunday Service. Noch ein Track von dieser wirklich ziemlich spannenden Band aus Schweden. Feathered Arms, das ist auch das Debütalbum, hier nochmal zu hören mit Predator Prey Equation. Taking the government and tearing it down. If it ain't spreading around you, got it your way, got it your way, got it. natürlich immer noch den Sunday Service und das war keine Musik aus dem Summer of Love, sondern aus dem Jahre 2014, klingt aber doch trotzdem ziemlich 60s-lastig. Quilt hörten wir von dem Album Held in Splendor, der Track Saturday Bright. Quilt sind eine Band aus der oder von der amerikanischen Ostküste, kommen nämlich aus Boston, wohnen jetzt aber inzwischen in New York und haben hier mit Held in Splendor ihr zweites Album veröffentlicht, welches hier beim Sunday Service Album der Woche ist. Ein weiterer Track von ihnen heißt Eye of the Pearl. With you, I can't leave. Das war der Track Eye of the Pearl. Schönster 60s-Pop hier aus den USA von einer Band namens Quilt. Ich kannte die vorher gar nicht, die haben aber schon mal eine Platte rausgebracht vor gut 2-3 Jahren, damals selbst betitelt. Und jetzt sind Quilt zurück mit ihrem Werk Helden Splendor. Quilt sind zu dritt, zum einen mal Ann Fox Roshinsky, dann Shane Butler und John Andrews. Haben sich alle im College kennengelernt, angefangen Musik zu machen und irgendwie ziemlich guten Nerv getroffen hier. Ziemlich viele Online-Magazine loben das neueste Werk hier in den Himmel. Pitchfork, Fader und andere. Und auch der Sun schließt sich dem an. Wirklich feinste 60s-Popmusik hier, die natürlich schon retro klingt, aber auch natürlich neue Produktionsmethoden irgendwie hat und jetzt nicht irgendwie angestaubt oder sonst irgendwas rüberkommt, sondern schon ganz modernen Sound irgendwie auf. Es gibt ziemlich viele Bands, die gerade so ein bisschen 60s-lastig unterwegs sind. Wenn das Jahr so weitergeht, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Daumen hoch. Also das Ganze hier von Quilt, Held in Splendor, Platte der Woche beim Sunday Service. Noch ein Track von ihnen heißt Tie Up the Tides. Das waren Quilt mit einem Track vom Album Helden Splendor, zweites Werk von dem Trio aus von der amerikanischen Ostküste. Und ich musste mich im Titel korrigieren. Eben hörten wir Eye in the Pearl, was man ja ganz eindeutig vom Song her raushören konnte. Ich dachte, hätte ich vorher gespielt. Also das Tracklisting, das ich hier vorliegen habe, scheint nicht mit dem von dieser CD übereinzustimmen. Ich hasse sowas. Ne? Ich meine, wie gerade eben auch schon bei der Punk 45 Compilation, da stimmen die Titel nicht überein von dem Label und der Plattenrückseite mit dem, was in diesem Leaflet nachher, also diesem kleinen, was da so drin ist, in diesem Fall Vinyl war es, drin steht. Wirklich ganz, ganz schlecht gemacht, sowas. Ich meine, da kauft man für Geld Platten und dann hat man da so schlampige Informationen hingesetzt. Ich finde, das kann man echt besser machen. Aber egal, die Musik ist toll hier von Quilt und deshalb auch natürlich Platte der Woche beim Sunday Service. Die nächste Künstlerin kommt aus Dänemark. Anne Trolle heißt sie, hat schon mit vielen Musikern zusammengearbeitet und dann auch mit Trente Möller. Da hat sie mal ein, zwei Tracks mitgesungen. Jetzt bringt sie eine Platte raus, die wirklich sehr schön ist. Honest Wall heißt die. Daraus hören wir den Titeltrack. Hier kommt Anne Trolle. The honest wall of fear. nochmal so eine Band mit ganz, ganz viel 60s Appeal. Das waren die Painted Palms, zwei Cousins, Reese Danoux und Christopher Prudhomme, die inzwischen in San Francisco wohnen und mit Forever Anfang des Jahres eine tolle 60s infizierte Platte veröffentlicht haben. Empty Gun hieß ihr Track gerade eben. Beim Sunday Service bis jetzt zu kurz gekommen. In der heutigen Sendung ist ein bisschen elektronische Musik. Das wird nachgeholt mit Illumsphere. So kurz vor Ende der Sendung passt sein Titel hier ganz gut. Near the End, das Ganze vom Album Ghost of Then and Now. Das war Illumsphere. Dahinter verbirgt sich Ryan Hunn. Der kommt aus Manchester, macht hier Musik auf seinem Album Ghost of Then and Now. Sehr jazzig, bisschen Soul und ja, natürlich auch Elektronik dabei. Track gerade hieß Near the End. Und am Ende sind wir jetzt angekommen vom Sunday Service. Das Ende auch der, ja, wie soll ich sagen, letzten Sendung mit neuer Musik für die nächsten paar Wochen. Ich habe mal ein bisschen Urlaub vorgenommen und dafür gibt es an dieser Stelle in den nächsten Wochen Jahresrückblicke aus den letzten gesammelten Jahren und dann bin ich ab Ende März wieder für euch da mit neuer Musik. Letzter Track von heute kommt von Bass, Projekt von Daniel Meteo und Tom Thiel. Die haben mit Eagles eine Platte veröffentlicht auf dem Label Shit Katapult. Auch da geht's elektronisch zu mit dem Track Miami. Und ich sag tschüss, bis ja, zum nächsten Mal. Ciao, ciao.